Gott so will. Der Frieden überdrückt, es nützt ihm nicht sein großes Maul, wir jagen ihn zu Tod. Denn Jäger, die sind wir, im weiten Jagdrevier, das deutsche Volk in Afrika. Heia, heia, Safari! Und ist die Heimat weit und ist noch heiß der Streit, wir schlagen, wo auch.